An dieser Stelle zum Sunday Service mit neuer Musik zwischen Pop und Elektronik und allem, was sich sonst noch dazwischen befindet. Blood Orange hörten wir gerade eben. Das Projekt von Devin T. Hines hat eine neue Platte am Start. Es wird, die wird Cupid Deluxe heißen. Erscheint irgendwann im Laufe des Jahres. Und davon war schon mal der Track Chama K zu hören. Fand ich schon mal gar nicht schlecht. Vielleicht ja ein Vorbote für ein tolles Album. Wer weiß. Heute in der Sendung gibt es bezaubernde Klänge von Mazzy Star und auch von Anna Calvi. Boardwalk schwelgen zwischen Dream Pop und 60s Harmonien. Forest Fire und Trams spielen den guten alten Indie-Rock. The Wave Pictures gewinnt immer noch den Soundalike-Wettbewerb, wenn es um Jonathan Richman geht. Und die Tindersticks lassen passend zur Jahreszeit den Herbst einläuten. So viel und natürlich noch viel, viel mehr in der heutigen Sendung. Erstmal geht es weiter mit einem Quartett aus London. Die heißen Arthur Beatrice und hier ihr Track Grand Union. Head toes that rise in me, the cloud, the sea, can never be let out. These lines repeat themselves, will eat your health and talk of hell. Housing man, pull wardrobes apart. Sly thoughts, prophetic dreams, pathetic scenes, hand hold me down. And it's so devastating when you feel you're all above and you're not in someone else's tongue, coughing up blood, skin coming off. Quick marks, the spot on cheek, and fridges leak, it's all going down, lifting the bills away, your burden stay like steel. It's so devastating when you feel you're all above, you're not in love. Dead lungs, you're becoming someone else's tongue, coughing up blood. Das war der Track Grand Union von einer Band namens Arthur Beatrice. Warum die sich so nennen muss, keine Ahnung, ob das irgendwie eine historische Figur ist in England oder in London. Auf jeden Fall heißt keiner der Bandmitglieder, vier Stück an der Zahl sind es, weder Arthur mit Vornamen noch Beatrice mit Nachnamen. Also Namensgebung, ja, wollte ich mal ein bisschen in die Runde stellen hier. Die nächste Band gibt es schon ziemlich lange. Sie sind auch wieder da, muss man sagen. Es gab mal eine Auszeit. Und zwar geht es hier um Polvo, der mit Siberia gerade eine neue Platte veröffentlicht. Wir hören da mal rein mit dem Track Old Maps. Thank you. das waren Polvo mit ihrem Track Old Maps. Die Band wurde gegründet 1990 in Chapel Hill, North Carolina in den USA und hat immer Musik gemacht, die irgendwie so zwischen Math, Schrägstrich Post-Rock und lautem Indie-Rock changierte, und auch asiatische Einflüsse haben sie ganz gerne mal aufgegriffen, wie auch gerade eben bei dem Track teilweise durchaus zu hören war. Dann haben Polvo sich nach 8 Jahren aufgelöst, also 98. Einige der Bandmitglieder, vor allen Dingen Ash Bowie, haben Nebenseiten Eigenprojekte gemacht, und dann wurde die Band eingeladen, auf dem All Tomorrow's Party Festival zu spielen. Das war dann 2008, also 10 Jahre später, und seitdem ist die Band auch wieder aktiv, war viel auf Tour und hat jetzt mit Siberia neue Platte rausgebracht, die nicht ganz natürlich an die alten Zeiten anknüpfen kann. Trotzdem wieder schön, das war es Neues von Polvo zu hören. Hier von Ihnen ein weiterer Track, der heißt Some Songs. Thank you. Das war Paul Vaux mit dem wundervollen Track Some Songs. Der ist zu hören auf ihrem neuesten Album Siberia. Paul Vaux nach 10 Jahren Pause, seit einiger Zeit wieder unterwegs auf den Bühnen, auf den Clubs, in den Clubs dieser Welt, auf den Bühnen der Städte, wie auch immer. Man kann, wenn man sich aufgelöst hat, wieder reformiert, entweder das unter dem gleichen Namen tun oder sich auch einen neuen Namen geben. Warum man das tun sollte, weiß ich eigentlich nicht, aber das haben gemacht Metal Ghost. Metal Ghost veröffentlichen diese Tage mit One ihr Debütalbum. Und dahinter verbergen sich ehemalige Mitstreiter von 18th Die. 18th Die waren auch so eine Noise-Pop-Band, die aus teilweise Berlin, teilweise aus Kopenhagen kam. Heike Marie Redeker war die Berliner Fraktion. Sie war an den Bass zu hören. Und Schlagzeuger war Pete Breinholm-Benson, der kommt aus Kopenhagen. Die beiden hatten immer so ein bisschen Streitigkeiten bei 18th Die und haben noch, weiß ich gar nicht, 2, 3 Platten das Handtuch geworfen. Jetzt gibt es, wie gesagt, mit Metal Ghost eine Reformation dieser beiden und die Musik ist ein bisschen eingängiger vielleicht geworden. Damals klang sie schon sehr Sonic Youth-lastig, jetzt ist es doch ein bisschen, sag ich mal, für mehrere Ohren gedacht auch. Hier kommen Metal Ghost mit ihrem Track When You Need a New Heart. Metal Ghost mit ihrem Track When You Need a New Heart. Warum sie sich jetzt nicht mehr 18th Die nennen, sondern Metal Ghost. Keine Ahnung, vielleicht gab es noch ein drittes Bandmitglied, welches Tantin an dem Namen haben möchte. Ansonsten macht es wirklich keinen Sinn, sich umzubenennen, weil 18th Die waren eigentlich schon ziemlich gut eingeführt in, sag ich mal, gewissen Indie-Kreisen und Metal Ghost haben da noch einiges vor sich, um auf sich aufmerksam zu machen. Ansonsten, das Album One ist wirklich gut gemacht. Schöner Noise-Indie-Pop für die, die es gerne hören mögen. Nach so viel Gitarrenkrach gibt es hier jetzt Musik. Die stammt ursprünglich von Fela Kuti. Fela Kuti, allgemeinhin als Begründer des Afrobeats bezeichnet, ist 97, glaube ich, verstorben an AIDS. Jetzt gibt es neben diversen Neuauflagen seiner Alben auch eine Compilation, wo er gecovert wird. Red Hot and Fela heißt die. Red Hot ist die Organisation, deren Einnahmen aus diesen Projekten für AIDS-Projekte verwendet wird. Und auf dieser Red Hot and Fela Compilation gibt es wirklich ziemlich unterschiedliche Leute, die hier dabei sind. Zum Beispiel My Morning Jacket covern Fela Kuti. Tony Allen ist dabei, das macht Sinn. Schlagzeuger auch selber aus Laos. Und hier ein ganz toller Track von Tune Yards zusammen mit Questlove, Angelique Kidjo und Akunaru. Track heißt Lady. Niggas in these rules, afro color, want us to back it up, gyrate and yell, freedom, tell us, have patience, used to waiting on the 40 acres, mule of the world, abused by folklore, black bodies, eroticized supply stores, lady to lady, I understand for sure, minds ignored, but wounds free to explore. She goes there, she's equal to man, she goes there, she's got power of man, she goes there, anything man to herself she can do, she goes there, the back on your backside, cash cap, turn around, guess you more in the ass now, wait a minute, we've been holding the shit down, backbone of the world since before sound, black girl, you'll see when a woman found, leaving on the next greyhound across town, sister cop the window, speed by door. through style. While a wound bleeds the wounds of the deep south. Can't wash it out, shit is real, conjure rebel. Put us on our knees, make us fiend to clean down. Keep it real, you afraid when we speak loud. When we scream, you seen a ghost in the haunted house. Simmer down, it's the black, we can't bleach out. And the story we gon' breathe in and breathe out. Ladies. Lady im Original von Fela Kuti, hier gecovert von Tune Yards alias Meryl Garbus. Die kommt ja aus Kanada und macht ja auch Musik mit afrikanischen Rhythmiken. Das passt also auf jeden Fall. Dann noch Questlove mit dabei, Angelique Kitio und Aku Naru. Alle vier hier zusammen in Kombination mit dieser wirklich wundervollen Coverversion. Das Ganze von der Compilation Red Hot and Fela Kuti, gecovert hier von diversen Leuten. Noch ein Track, und zwar der Song Yellow Fever. Dafür zeigte sich verantwortlich Spoik Matambo und Zaki Ibrahim. Shubha ben dunu, shubha ben dunu, teacher.

جاتني بعينه وينو وينو وينو والحد ذابحني بعينه وليشبخ شف الضامر هجاتني بعينه وينو وينو وينو والحد ذابحني بعينه وليشبخ شف الضامر هجاتني بعينه immer noch den Sunday Service, auch wenn es vielleicht sich nicht gerade so anhört, was gerade den Sound und die Musik betrifft. Ich war ja gerade auch im Urlaub, 2 Wochen Pause gemacht. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, die Sendung hier fiel aus. Es gab nichts mit neuer Musik an dieser Stelle, sondern es wurde wahrscheinlich die Wiederholung einer der Jahresrückblicke gesendet. Und ich war in Albanien. Wenn man dort mit dem Bus durch die Gegend, mit so einem Shuttlebus durch die Gegend fährt, wird man auch häufig beschallt mit so Balkan-Pop. Aber keine Angst, ich habe euch keinen Balkan-Pop mitgebracht aus Albanien, sondern das gerade eben war Omar Suleyman. Der kommt aus Syrien, inzwischen wohnt er in der Türkei und ist bisher aufgefallen durchs Plattenauflegen, durch einige Compilation-Platten, die er veröffentlicht hat und auch durch Remixe. Zum Beispiel hat er Remixe für Björks Biophilia-Album beigesteuert und jetzt hat er eine Platte veröffentlicht. Venu, Venu heißt die, wo wir gerade eben auch schon den Titeltrack hörten. Das Erstaunliche dabei ist, diese Platte wurde produziert von Kieran Hapton alias Fortet. Dass der für sowas ein Ohr hat, kann ich mir vorstellen, aber auf Dauer dann vielleicht doch ein bisschen zu anstrengend. Für Ohren wieder frei bekommen, empfehle ich ruhige Klaviermusik von Agnes Obel. Thank you. Da möchte man gar nicht hier rein sprechen. Chord Left hieß dieser Track von Agnes Obel von ihrem neuesten Album Aventine. Dieses Werk ist doch tatsächlich auf Platz 1 der Album-Charts gelandet. Und zwar in Dänemark, ganz einfach, weil Agnes Obel auch aus Dänemark kommt und dort natürlich ein Heimspiel hat. Und ja, die Platte aufgenommen, ihr zweites Werk übrigens in Berlin, was ja schon viele Künstlerinnen oder Künstler vor ihr getan haben. Ich erinnere mich da an David Bowie zum Beispiel und ich glaube auch Depeche Mode war mal in Berlin zum Plattenaufnehmen. Inzwischen ist es ja fast gang und gäbe geworden. Damals, als die Mauer noch stand, war das, glaube ich, eher ein größeres Abenteuer für diese ganzen Popstars, da mal hinzugehen. Was soll ich sagen? Tolle Platte, reicht nahtlos an das Debütalbum Philharmonics ran, die auch schon sehr, sehr schön war. Ich mag generell solche Klaviermusik, die irgendwie immer so ein bisschen an natürlich Nils Frahm oder auch Max Richter und Hauschka erinnert. Noch ein weiterer Track von Agnes Obel, der heißt Fuel to Fire. Am I be yours as you? Tja, ruhige, wundervolle Klänge von Agnes Obel. Ihr Track Fueled to Fire, einer von vielen wirklich sehr angenehmen Songs auf ihrem neuesten Album Aventine. Agnes Obel, die Dame aus Dänemark. Wir bleiben in Skandinavien und dass Schwestern erfolgreich gemeinsam Musik machen können, weiß man spätestens seit Coco Rosie, die ja vor einigen Jahren damit angefangen haben und das ein bisschen auch zum Markenzeichen gemacht haben, dieses Schwestern-Dasein. Caviar Days sind zwei Schwestern aus Schweden kommen sie, heißen Lina und Maya Westin und haben schon ein, zwei Singles veröffentlicht von ihrem Debütalbum Caviar Days, welches diese Tage erscheint. Davon hören wir nochmal einen Track, der heißt The Awakening. Das waren die Caviar Days. Die beiden schwedischen Schwestern sind hier ganz in der Tradition von ein bisschen 60s Girl Bands. Das Ganze eben The Awakening von ihrem Debütalbum Caviar Days. Eine schöne Platte. Wer so ein bisschen was für 60s Sounds hat, der kann da gerne mal reinhören. Ein alter Bekannter beim Sunday Services, Cass McCombs, der Herr aus den USA, veröffentlicht, glaube ich, mindestens ein bis zwei Alben pro Jahr, die auch immer gerne davon runtergespielt werden. Big Wheel and Others heißt das neueste Werk von Mr. McCombs. Hier sein Track Name Written in Water. In the very center of my soul is an eye from which emerges a soul. I just wish I knew what the soul was for. Prison of childhood, a thousand suburban homes. Every highway across the west I've flown. Mesas and Utah standing like an ancient throne.